Gabelbissen. So kocht Österreich. Servus und herzlich willkommen zur B-Seite der Folge 58. Weil ich die Hauptfolge nicht unnötig in die Länge ziehen wollte und ja vermutlich nicht jede Hörerin oder jeder Hörer Gefallen daran findet, habe ich mir einfach gedacht, dass ich das gesamte Gedicht Die Hölle Nacht in eine B-Seite, sprich eine B-Folge, ausgliedern werde. Somit kann wirklich jeder die Folge hören, den es interessiert, und die anderen, ja, die lassen es einfach aus und hören in der Folge 59 regulär weiter. Das Gedicht ist, wie ich bereits in der Hauptfolge erwähnt habe, geschrieben in der Waldviertler Mundart. Und da war es naheliegend, dass ich das vortrage, denn ich bin ja ein gebürtiger Waldviertler. Nach dem Gedicht gibt es noch ein Rezept, oder eigentlich zwei Rezepte, weil irgendwie, auch wenn es eine B-Folge ist, eine Kabelbissen-Folge kann ohne Rezept natürlich nicht auskommen. Aber kommen wir mal zum Gedicht. Die Hölle Nacht, geschrieben von Markus Holter im 19. Jahrhundert. Es ist da, wenn man es recht betraucht, a schöne Sach, die Hölle Nacht. Draus pfeift der Wind, dick fällt der Schnee. Wie es heute der Winter treibt, man weiß ja eh. Aber schaut sich nur ein bissel um, drinnen in der warmen Stuben, die Kinder hupfen und springen und lärmen und singen und brinnrot vor Freit die Wangerl glosen, als wie ein Garten vor lauter Rosen. Wie kann's denn anders sein, es kommt das Christkindl und legt uns was ein. A Nacht aber, und wenn ich auch starr alt wir, ohne vergiss ich mein Leb da nie. Das ist gewest a wahr Hölle Nacht. Das Christkindl hat uns was genommen, anstatt was braucht. Göleidl, da schaut's, hört's nur a Randl zu. Bis zu der Metten haben wir noch Zeit genug. A Kind bin ich gewest, es ist freilich schon lange Zeit, aber es steht nix auf über a Kinderfreit. Und wann Weihnachten kommt, oft wir geschwind, auf etla Stund a kernfrisch Kind. Der Vater ist mit Braun in die Stadt reingefahren. So ist es gewähnt gewesen, seit vielen Jahren. Und wie er fort ist, haben wir graunzt und bitt. Geh Vater, bring uns da was mit. Der Vater hat geschmunzt und uns hat ziemt, dass er gewiss von der Stadt nicht laheim kommt. Auf die Nacht haben wir oft in Rosenkranz Bett. Ich hab mich dazu völlig ein wenig knett, wenn wir Kinder haben gar so hart, auf unseren lieben Vatern gewart. Auf einmal fängt der Hund draus zum Knaufen an. Wir alle zertier und ich voran. Ich hätt mir wetten traut ganz gewiss, dass es sonst närmt, als wie der Vater ist. Und er ist gewest, oh mei, die Freit. Wir sind gesprungen, wir nicht gescheit. Er geht in Stuben, Squan, schneeweiß, Haar und Bart, voll lauter Eis. Na, sagt Mutter, du kommst hip spät, du hast ja da kein Unglück gehabt. Da hebt der Vater an zum Reden. Ja wei, ich bin heut hip schlang wo gewesen. Und hört einmal Kinder, das ist kein Spaß. Heut hab ich gar nix, mir wird kalt und heiß. Na Vater, tu uns das nicht erzählen. Mein Bruder fängt schon an zum Flehen. Bist narrisch, sagt der Vater zu mir. Was kann denn schließlich ich dafür? Wenn's Christkindl kommt und euch Sachen wegnimmt. Das Christkindl? Wir schauen einem Großmächte an. Ja, sagt der Vater, das ist damit auf und davon. Und damit es glaubt, ganz gewiss, will ich erzählen, wie die Geschichte gekommen ist. Es wisst's, wie man rauskommt vom Wald, wo der Wind am Morgen so grimmig kalt. Da steht in der Mitten, neben einem Gadel im Bädern sein Hitten. Sind er und sie rechtschaffene Leid, man hört das ganze Jahr bei einer Kornstreit. Schinden und rackern und plagen sie halb zu tot und zwingen für die Kinder kam's tägliche Brot. Ich fahr grad vor sein Häusl vier, da steht der Bäder vor der Tür. Er war ganz traurig und niedergeschlagen. Wart, denk ich, da muss ich fragen. Guten Abend, Bäder, wie geht's dir denn? Aber statt zu reden, hebt er an zu flehen. Mein Herr, sagt er zuletzt, mit mir ist aus, kein bisschen Brot im ganzen Haus. Dazu mein Weih, des krank zu sterben. Stirbt's, müssen die Kinder und ich auch verderben. Das ist ja eine traurige Hölle Nacht. Der Geistli hat schon Herrgott braucht, leicht das Christkindl noch kommt und den Kindern es Mutterl nimmt. Was fange ich oft mit dem Schiwal an? Mit mir ist aus, ich bin ein geschlagener Mann. Na, sag ich, Peter, das darfst nicht sagen. Ein christlicher Mann darf nicht gleich verzogen. Muss ich da ein wenig alleine schauen? Drauf steige ich an, hänge im braunen Zaun an. Was hab ich gesehen drin, du lieber Gott? Nix als nur Elend und bittere Not. Die Kinder ohne Gewand, im Bett das grauen Geweib. Mir hat's das Herz umdraht im Leib. Ich schau's mit nasse Augen an, weil ich den Leidln gar nicht helfen kann. Da gibt mir's Christkindl an Gedanken ein. Ich mein, es wird nicht anders sein. Ich hab ja im Wagen draust allerhand neiche Schuhe und ein warmes Gewand. Und das hätt ich bald vergessen. Auch die besten Sachen zum Essen. Und wenn meine Kinder fragen, hab ich denkt, sag ich hab alles in Christkindl geschenkt. So werd's damit zufrieden sein und is nicht so, so Kaffee halt nur einmal ein. Wenn's aber gesehen hätt, Kinder, die Freude. Und das Danker kehrt vor die Leid. Es wünscht euch gewiss nix anders mehr. Und sagt's, gesehen's es Gott daher. Secht so is gewest, drum hab ich nix braucht. Es is wohl die erste herrliche Nacht. Der Vater ist stark gewest, die Augen sind uns übergange allen, und um den Hals sind wir ihm dann gefallen, und geheißt und druckt haben wir ihm leicht eine Viertelstund, und dankt für die Gab vom Herzensgrund, und geschlafen haben wir die Nacht so gut, es muss das wohl da sein, was so wohl tut. Die Hölle Nacht aber, und wann ich starr alt wir, die Nacht vergiss ich mein Lebtag nie. Ja, wie ich finde, ein sehr, sehr schönes Gedicht, und wer es jetzt nicht so ganz verstanden hat, um was da eigentlich geht, ja, für den gibt's eine kleine Zusammenfassung unter gabelbissen.at im Beitrag zur aktuellen Folge. Ja, und wie bereits vorhin angekündigt, gibt's jetzt auch noch zwei Rezepte, die passen natürlich zu unserer Hauptfolge dazu. Und zwar, was braucht man denn noch zu so einem guten Fondue? Richtig, Soßen. Und da habe ich mir gedacht, werde ich euch zwei Rezepte vorstellen, die wirklich ganz einfach sind und extrem schnell gehen. Ich würde vorschlagen, fangen wir mit einer Kräutersoße an. Dazu benötigen wir einen Becher Naturjoghurt mit 3,6% Fett, einen halben Becher Sauerrahm, etwas Salz und frische oder tiefgekühlte Kräuter eurer Wahl. Die Zubereitung ist denkbar einfach. Den halben Becher Sauerrahm mit dem Joghurt schön vermischen, danach Kräuter nach Belieben dazu, die sollten natürlich klein gehackt sein, das Ganze mit Salz abschmecken, tja, und fertig ist die Kräutersauce. Ich persönlich mag bei dieser Kräutersauce immer gerne einen Mix aus Kräutern, da gibt es wunderbare Tiefkühlprodukte zu kaufen, oder wenn man welche auf der Fensterbank im Garten, naja okay, zu der Jahreszeit vielleicht eher nicht hat, kann man das natürlich auch super verwenden. Ja, und die zweite Sauce, die ich euch gerne vorstellen möchte, wäre eine Blitz-Cocktail-Sauce. Dazu benötigen wir Mayonnaise, Ketchup, Metaxa, da würde ich persönlich den 5-Stern-Metaxa schwer empfehlen, Dille und etwas Zitronensaft. Beim Ketchup und der Mayonnaise mischt ihr das Ganze so circa im Verhältnis 2:3, sprich 2 Teile Ketchup und 3 Teile Mayonnaise. Wenn ihr so ungefähr einen Richtwert von der Menge haben wollt, müssten das 250 ml Mayonnaise sein und 150 ml Ketchup. Das ist dann eine ausreichende Menge für, ja, ich sage mal, 6 Personen auf alle Fälle. Man kann natürlich weniger nehmen. Der Vorteil bei der Mayonnaise ist übrigens, dass ihr hier auch bei der Fettstufe super variieren könnt. Also ihr müsst nicht die fetteste Mayonnaise nehmen, es reicht auch eine Leichtmayonnaise. Zunächst einmal mischen wir eben Ketchup und Mayonnaise durch. Und danach geben wir ein paar Spritzer Zitronensaft hinein, einen kräftigen Schuss Metaxa und so circa 1-2 Esslöffel gehackte Dille. Das Ganze wird noch einmal schön durchgerührt, eventuell mit ein bisschen Zitronensaft abgeschmeckt. Und fertig ist die Blitz-Cocktail-Sauce. Mit dem Original hat das Rezept nicht allzu viel zu tun, aber ich finde, das ist eine wirklich wohlschmeckende Soße, die man wirklich extrem schnell zubereiten kann. Somit sind wir am Ende der B-Folge angelangt. Ich sage danke fürs Zuhören, wünsche euch nochmal schöne Feiertage. Bis zur nächsten Folge. Servus! Gabelbissen ist ein privater Podcast aus Österreich. Informationen zur aktuellen Sendung, Rezepte, kulinarische Beiträge und Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme findet ihr unter gabelbissen.at.